Bildungserfolg wird von Fachleuten an bestimmten Faktoren festgemacht. Haben Kinder bzw. Jugendliche wirklich Zugang zu vorhandenen Bildungsangeboten wie Kita, Schule und Hochschule? Erwerben sie dort Kompetenzen, die sich in Leistungstests überprüfen und mit denen von Gleichaltrigen vergleichen lassen? Wie wird ihre Leistung etwa in Noten gemessen? Und erwerben diese Menschen Schul- oder sonstige Abschlüsse? Maßgeblichen Einfluss auf den Bildungserfolg hat in Deutschland die soziale Herkunft. Die wird zum einen geprägt vom ökonomischen Kapital, also etwa von Beruf und Einkommen der Eltern. Dazu kommen das kulturelle Kapital, also ideelle Werte, Bildungsabschlüsse und Besitz von Kulturgütern, sowie das soziale Kapital, also Netzwerke sozialer Beziehungen, die Menschen als Ressource nutzen können. Ein gerechtes Bildungssystem prägt nicht nur die individuellen Lebenschancen, es formt auch die Gesellschaft. Von einem erfolgreichen Bildungssystem hängt ab, ob wir für unsere Arbeitswelt genügend Fachkräfte mit den richtigen Qualifikationen und Kompetenzen haben. Bildung stellt sicher, dass alle Personen eine faire Chance auf Teilhabe an der Gesellschaft haben, weil sie lesen, schreiben und einen Computer bedienen können. Das Bildungssystem ermöglicht oder behindert, dass Eltern Familie und Beruf vereinbaren können, beispielsweise durch Ganztagsschulen, und ist damit auch Motor oder aber Bremse für die Gleichberechtigung. Bildung beeinflusst auf diese Weise, ob es in unserer Gesellschaft gerecht zugeht und die Wirtschaft funktioniert. Im Umkehrschluss heißt das jedoch auch, dass schlechte Bildung gefährlich ist, nicht nur für die Betroffenen, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Der PISA-Schock. Spätestens seit 2001 wissen wir, dass es mit der Chancengleichheit in der Bildung in Deutschland nicht weit her ist. Damals erlitt die Republik den sogenannten PISA-Schock. Vor mehr als 20 Jahren veröffentlichte die Internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die Ergebnisse einer breit angelegten Studie namens Program for International Student Assessment, PISA, also Programm zur internationalen Erhebung schulischer Leistungen. Darin wurde das Bildungsniveau von insgesamt etwa 180.000 15-Jährigen in 32 Ländern abgefragt. Wie gut können sie lesen? Was haben sie in Mathe gelernt? Wie weit begreifen sie wissenschaftliche Zusammenhänge? Neben der Fähigkeit, Texte zu lesen und zu verstehen, ging es vor allem um die Kompetenz, Erkenntnisse fächerübergreifend zu verknüpfen, eigene Lösungsansätze für Aufgaben zu finden und sich auf diese Art Selbstwissen anzueignen. Dieses selbstständige Lernen und Denken zählt zu den wichtigsten Fähigkeiten, die Schule vermitteln kann. PISA brachte Deutschland drei ernüchternde Erkenntnisse. Erstens lagen die 15-Jährigen in allen drei Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften unter dem OECD-Durchschnitt. So konnte eines von fünf Kindern so schlecht lesen, dass auch die Fähigkeit, Mathematik und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu begreifen, davon beeinträchtigt wurde. Damit konnten fast 23% der Jugendlichen gerade mal auf elementarem Niveau lesen. Im Hinblick auf selbstständiges Lesen und Weiterlernen ist diese Gruppe als potenzielle Risikogruppe zu betrachten, wie es in der Zusammenfassung der ersten Studie hieß. Eine ernüchternde Erkenntnis für das selbsternannte Land der Dichtenden und Denkenden, das sich auf seine Bildung traditionell eine Menge einbildet. Doch das war noch nicht alles. Nicht nur waren die Leistungsunterschiede zwischen den stärksten und den schwächsten SchülerInnen im internationalen Vergleich überdurchschnittlich groß, die Leistungen der Schwächsten waren auch noch besonders schwach. Ein volles Viertel der Jugendlichen wurde in der Zusammenfassung der Studie als Risikogruppe bezeichnet. Sie hatten so wenig Verständnis von Mathematik, dass es aus Sicht der ExpertInnen nur bedingt für die erfolgreiche Bewältigung einer Berufsausbildung ausreichen würde.